Erster die Söhne Josefs bekamen ihr Land. Es lag am Jordan, gegenüber Jericho. Es war östlich vom Wasser Jerichos. Die Grenze ging von Jericho zum Gebirge nach Bethel. Zweiter die Grenze ging dann von Bethel nach Luz. Sie zog weiter zum Land der Akiter, nach Ataroth. Dritter die Grenze ging westwärts hinab. Sie führte zum Land der Jafletiter. Sie reichte bis Beth Horon und bis Geser. Am Ende war sie am Meer. Vierter Manasse und Ephraim waren die Söhne Josefs. Sie bekamen ihr eigenes Land. Fünfter das Land der Ephraimiten war so, im Osten war die Grenze Ataroth-Adar. Sie ging bis zum oberen Beth Horon. Sechster dann ging die Grenze weiter bis zum Meer. Im Norden war Michmetat. Die Grenze bog östlich nach Tanat-Silo ab. Sie ging östlich an Janoha vorbei. Siebter von Janoha ging die Grenze hinab. Sie führte nach Ataroth und Narat. Sie erreichte Jericho und endete am Jordan. Achter von Tab-U lief die Grenze westwärts. Sie ging zum Bach Kana und endete am Meer. Das war das Land der Ephraimiten. Neunter die Ephraimiten bekamen auch Städte. Diese Städte lagen im Land der Manassiten. Es waren alle Städte mit ihren Dörfern. Zehnter die Ephraimiten vertrieben die Kanaaniter nicht. Die Kanaaniter wohnten in Geser. So blieben sie im Land Ephraims. Sie mussten dort arbeiten und dienen.